Eine Stunde gibt es noch mit Ramon Chuck hier auf Radio Marabu. Und sie soll beginnen mit Four Bats zusammen mit Drake. I'll come and slide by 8 p.m. and send a text to your DM. Buy honey for your fucking hair. Too honey for your fucking nails. You're running out of shoes to wear. So I bought you another pair. Girl, I got you another dress. So bring your ass up down them stairs. Buy you shit because you rare. Impressed because you know I care. Bitch, you know you love it here. That's why you keep on coming there. Your nigga can't compete, I swear. He tried but now he look too weird, baby. I'll come and slide by 8 p.m. and send a text to your DM. Find honey for your fucking air. For your fucking nails. You're running out of shoes to wear. So I bought you another pair. You're running out of shoes to wear. So I bought you another pair. I'll come and slide by 8 p.m. What did I do to deserve you? Don't even know what I did. Been praying on it since a kid. I guess it's just luck if you say so. How you get all of that body and face though? What kind of water they serving in clay cold? Listen to me talking, it's not DNA ho. Ready to pop out, but we gotta lay low. I really gotta calm down before I end up in jeopardy, just like the game show. Broski, my twin, that's my bestie. He love me, said I got a blessing. I swear he's gassing me up. There's no way in hell I see you passing me up. Almost said I loved your ass right after we fucked. Don't know why, girl, it was on the tip of my tongue. Yeah. Found someone I'm falling for. You hit me back with talking more now. The bodies that you called before, they don't make me mad or insecure. I'm good. 1,000 on your fucking hair. 200 on your fucking nail. Yeah. This shit feel like a fairy tale. I swear, I'll make them open up Chanel. I'm a stand-up guy like Dave Chappelle. I was cursed, you bout to break a spell. For real. Tell the nigga that you down with him. Girl, who cares if he gon' take it well, you're done. Tanja, kommt der Drake mit seinem Schwanengesang, der kanadische Rapper. You know a lot of girls be thinking my songs are about them, but this is not to get confused. This one's for you. Baby, you my everything. You all I ever wanted. We could do it real big, bigger than you ever done it. You be up on everything. Other hoes ain't never on it. I want this forever. I swear I could spend whatever on it. Cause she hold me down every time I hit up. When I get right, I promise that we gon' live it up. She made me beg for it till she give it up. And I say the same thing every single time. I say you the fucking best. You the fucking best. You the fucking best. You the fucking best. You the best I ever had. Best I ever had, best I ever had, best I ever had. I say you the fucking. No, you got a roommate. Call me when there's no one there. Put the key under the mat and you know I'll be over there. I be over there, shout it, I be over there. I be hitting all the spots that you ain't even know is there. And y'all don't even have to ask twice. You could have my heart or we could share it like the last slice. Always felt like you were so accustomed to the fast life. Have a nigga thinking that he met you in a past life. Sweatpants, hair tied, chilling with no makeup on. That's when you're the prettiest, I hope that y'all don't take it wrong. Y'all don't even trip when friends say you ain't bringing Drake along. You know that I'm working, I'll be there soon as I make it home. And she a patient in my waiting room. Never pay attention to the rumors and what they assume.

Nelly. Don't let us lose a minute, baby. Stay with me, yeah. Walk around all of your favorite places, looking for all the love that I wasted. Scary how after all I still feel the same. Used to have all your time, every second, getting wild every night, never ending. Trying to seem happier, but I'm not okay. Cause I don't know where to go. Your eyes make me feel at home. Oh, I need someone to hold. I don't wanna sleep alone. How it is, I don't wanna be a star, but a stone on the shore, lone door frame in a wall, when everything's overgrown. But what she really wanted was my rights and my wrongs, and I understand, but I would try to play it along. And I want you to know I took it with me, that when things are thrown away like they are daily, time passes and the constant stays.

und frisch aus England, Lambrini, Girls davor, Disturbed, The Sound of Silence. Wir haben gehört, David Bowie, James Blake, Sheba, Alternative Music, Olivia Rodrigo, Drake, Solo und mit For Bats. Gleich der letzte Teil des Interviews mit Ramon Chuck. Liebe Hörerinnen und Hörer von OS Radio, aktuell läuft eine Medienanalyse, bei der ihr am Telefon gefragt werdet, welchen Radiosender ihr gerne hört. Wenn ihr OS Radio regelmäßig oder auch nur manchmal einschaltet, macht gerne mit, wenn euch ein Befragungsinstitut anruft. Sagt einfach, warum ihr gern OS Radio einschaltet und was ihr an unserem Programm so mögt. Vielen Dank, wir freuen uns über jede Beteiligung von euch. OS Radio 104,8. Immer nah dran. Radio Marabu. Europe's Alternative Music. Willkommen zur vierten und letzten Runde. Ramon Chuck hier in der kleinen Audiodatei auf Radio Marabu und natürlich auch auf DDR 1. Es geht so ein bisschen um einen Ausblick. Also viel haben wir gesprochen über die Ukraine, müssen wir jetzt nicht nochmal machen. Schauen wir mal zunächst auf Gaza. Wie ist da deine Einschätzung? Eine Tragödie ungeahnten Ausmaßes, eine Tragödie sowohl für die Menschen in Gaza in erster Linie als auch für Israel und die natürlich die Gewalt- und Konfliktspirale noch für viele Jahre und Jahrzehnte weiter in Gang halten wird. Das ist doch klar. Auch deshalb bleibe bei der israelischen Perspektive, da der Eindruck aufkommt, dass Israel verloren hat, egal wie dieser Krieg ausgeht. Ich betone, hat verloren, egal wie der Konflikt militärisch ausgeht. Denn Israel hat vor aller Welt den Nimbus der Unbesiegbarkeit verloren. Das war auch das Ziel der Hamas, indem sie einfach zeigten, wir konnten aus den Gazastreifen einsingen, Tod und Terror bringt im israelischen Kernland selbst und für einige Stunden, fast Tage, Siedlungen 20 bis 30 Kilometer von der Grenze entfernt halten. Und das israelische Militär konnte nichts machen. Das ist eigentlich, das muss man aus der Perspektive der Hamas und deren Umfeld und der Blick der islamischen Welt, der arabisch-islamischen Welt auf dieses Phänomen, ist ein Nimbus, der verloren gegangen ist. Und darüber hinaus, die Reaktion der Israelis hat ja auch die Beliebtheit Israels, ich sag's mal höflich, nicht gerade gefördert, weltweit. Und weltweit heißt nicht nur, was man in der Bundesrepublik denkt, sondern die Aktion Südafrikas, die Aktion der BRICS-Staaten, die kann man nicht mehr mit dunklen Ereignissen der deutschen europäischen Geschichte emotionalisieren, die wir immer ins Felde ziehen, zur moralischen Beurteilung des aktuellen Konfliktes 70, 80 Jahre später dort, sondern die haben ihre eigenen dunklen Geschichtsfelder und meistens hervorgerufen durch westliche Interventionen und Kolonialgeschichte, so dass diese Hegemonie des Westens auch in dieser Beziehung der Deutungshoheit bröckelt. Und Südafrika steht da natürlich dann als erster Stelle. Und Staaten wie Indien, China gehen taktischer vor, aber das ist natürlich auf Dauer, wird auch da, das wäre in früheren Zeiten undenkbar gewesen, da wurden ja höchstens Schurken und Disputen aus Drittweltländern oder aus Serbien oder so weiter, ne, verurteilt, und inzwischen zeigt das sich ein bisschen anders. Es ist der Welt auch natürlich nicht mehr zu vermitteln, wir haben es am Anfang schon gesagt, dass so unterschiedlich, dass es Unterschied macht, ob du ein Kind in ein Hochhaus in Gaza bist oder eine Frau in Charkiw, das ist ja, es kommt ja diesem angestrebten Ideal der One World, wo alle gleich sind, ja diametral nicht entgegen sozusagen. Und die Heuchelei ist da einfach offenkundig. Und da glaube ich, dass noch, dass auch da eine Zäsur ist und dass Israel natürlich weiter massiv gefährdet ist. Denn es bleibt dem Land ja nichts anderes übrig, als wie ein schwer bewaffneter Club Med in einer feindlichen Umgebung weiterzuleben. Und die Geografie Israels, die ist natürlich anfällig für eine flächendeckende, im wahrsten Sinne des Wortes, Raketenangriffsserie aus den Nachbarstaaten, in denen die ballistische Kompetenz, also die Kompetenz mit Raketentechnik, weiter steigt. Und die große Konfrontation zwischen Iran und Israel ist übrigens auch ein Phänomen, das erst entstehen konnte durch den War on Terror. Denn es ist der schiitische Gürtel, der vom Südlibanon über Irak und Syrien bis zum Iran führt, ist ja erst ein Ergebnis, dass die Amerikaner den schlimmsten Feind der Iraner, den nationalarabischen Diktator Saddam Hussein, weggebombt haben, wie auch die radikal-sunnitischen Taliban in Afghanistan und damit erst diesen schiitischen Gürtel zum Durchbruch verhalfen. Also man sieht, ein strategischer Entwurf ist nach dem anderen gescheitert und die westlichen Strategen sind immer weniger im Ziel entgegengekommen, sondern haben das Gegenteil erreicht, eine Welt voller Kriege und Krisen. Ich habe direkt nach dem Terrorangriff kommentiert, dass ich irritiert darüber bin, einen Terroranschlag mit einem Krieg in diesem Ausmaß zu beantworten. Ich hätte es vorgezogen, wenn man da polizeilich gerne natürlich auch mit Spezialeinheiten reingeht, aber ein Krieg diesen Ausmaßes scheint mir auch schwer eine Lösung zu sein. Nein, eine Lösung nicht, aber man hat ja auch inzwischen in der israelischen Regierung mit Leuten zu tun, die nach unseren Maßstäben rechtsradikal und religiöse Fanatiker sind oder Fundamentalisten oder eine Mischung aus beiden. Also da ist Netanyahu, der nun selbst keine Lichtgestalt ist, noch harmlos im Vergleich zu dem, was auch um ihn herum und hinter ihm geschieht. Das hat wiederum mit der politischen Entwicklung in der israelischen Gesellschaft zu tun, die über Jahrzehnte anhält. Und dass da natürlich auch messianisches Denken dabei ist, nach dem Motto, jetzt kommt das Armageddon und so weiter, das ist leider keine Spinnerei oder keine Fehlinterpretation, sondern ergibt sich aus den Äußerungen auch diverser Minister in Israel etc. und der Vorgehensweise. Auch das Vorgehen in Gaza ist ja ein Blutrausch, ein Auge um Auge, Zahn um Zahn, Rache. Hervorgerufen durch diesen Blutrausch der Hamas in den Kibbuzim, der Teile der israelischen Gesellschaft traf, die alles andere als zu dem Milieu Netanyahus oder weiter rechts gehören, die säkular-sozialistische Kibbuzim oder die hedonistische Clubszene Tel Aviv, die bei diesem Musikfestival, es traf ja nicht die ultrarechten oder reaktionären Kräfte Israels, aber man kann ja dann Nägel mit Köpfen machen, nicht wahr? Und dass inzwischen auch im Generalstab sich Unmut äußert über Netanyahu, ist kein Wunder, denn der militärische Erfolg dieser Strategie ist ja höchst ungewiss. Was will man jetzt erreichen? Also das ist ja der Punkt. Man hat jetzt alles zerstört. Will man das jetzt der Weltöffentlichkeit übergeben als UN-Protektorat? Will man das räumen, also für eigene Zwecke, ethnische Flurbereinigung? Man weiß, die Ägypter werden nicht zulassen, 2 Millionen Menschen aus Gaza aufzunehmen. Europa auch nicht, aufgrund der aktuellen politischen Entwicklung. Also hat man sich ein bisschen selbst in die Nesseln gesetzt und man scheut aber den großen Schlag mit der Hezbollah im Südlibanon, denn man weiß, dass die Hezbollah ein ganz anderer Gegner ist als die Hamas. Viel schlagkräftiger und 2006 in dem kurzen Krieg hat Israel diese Lektion lernen müssen und weiß auch, welche unsichtbaren Risiken dahinter stehen. Also eine festgefahrene Geschichte. Man kann fast sagen, dass die israelische Armee im Blut ihrer eigenen Fehlstrategie versunken ist. Und der Hamas ist egal, was mit Zivilisten passiert. Der Hamas hat eine Agenda, die nicht auf Humanität basiert, auch nicht der Humanität gegenüber der eigenen Bevölkerung. Weitere Konfliktherde, Iran hast du schon erwähnt. Wir sehen auf jeden Fall auch China und Taiwan. Und heute las ich auch Nordkorea, Südkorea. Da erwarten manche, dass es explodiert. Könnte ein bisschen so aussehen, dass bis zur nächsten Wahl in den USA Teile der Welt noch in Flammen gesteckt werden. Kann das sein? Man soll niemals nie sagen, ich gehe nicht davon aus, dass bis zur Wahl in den USA ein Krieg zwischen der Volksrepublik China und den USA stattfinden wird, dann wird es keine Wahl in den USA mehr geben. Und auch, dass wirklich der Westen so stark sich für Taiwan einsetzt, also ich bin nicht, also bis zum Jüngsten, das ist ein strategischer Missbrauch. Im Endeffekt negiert man seine eigene Politik, denn in der UN ist die China-Politik auch von den USA getragen, dass man mitgeteilt hat, dass es nur ein China gibt, das ist die Volksrepublik China. Also was man jetzt macht, ist ja eine Negierung der eigenen Strategie. Man behauptet, Taiwan steht vor dem Fall, ähnlich wie die Ukraine. Und deshalb muss man jetzt nicht so einsetzen, weil das ja die freie Welt verkörpert. In der Tat ist aber die größte Teil der Welt hat, auch die USA übrigens selbst, auch wir führen ja keine diplomatischen Beziehungen mit Taiwan, es gibt ja keine Botschaften, sondern Verbindungsbüros weltweit, bis auf wenige Ausnahmen, und weil der Staat nicht anerkannt ist, Taiwan, weil wir alle, die ein China-Politik, wie es in der UN-Vereinbarung festgelegt ist, mitgetragen beigetragen haben. Also auch da ist wieder eine seltsame Konstellation. Nein, die Konfliktherde sind ganz anderer Art. Also im Kaukasus brodelt es weiter. Wir haben aber auch noch viel näher als China, Taiwan, auf dem Balkan natürlich auch, Bosnien, Serbien und natürlich auch Kosovo. Kosovo-Serbien sind noch nicht alle, sind überhaupt keine Probleme gelöst, sondern die Konfliktherde schwelen weiter und kann jederzeit auch eskalieren. Wir wissen auch noch nicht, jetzt wieder auf Nahost zu kommen, auf die Levante, wie weit der Konflikt weitergeht. Heute sind 3 amerikanische Soldaten, was machen die eigentlich in Jordanien? In Jordanien durch einen Raketenangriff ums Leben gekommen. Und Ähnliches haben wir im Irak und in Syrien. Und die Nachbarschaft Israels, fast täglich greift Israel völkerrechtswidrig Nachbarländer an, mit der Begründung, sich dort pro-iranische Kräfte zu entledigen. Das ist ja auch ein Völkerrechtsbruch, um wieder auf das Thema Völkerrecht zu kommen. Ebenso wie der russische Einmarsch in der Ukraine ein Völkerrechtsbruch ist, natürlich, aber wenn man das eine benennt, dann darf man das andere ja nicht verschweigen. Und nein, da sind viele das sind wie Wellen, die, wenn man einen Stein in einen Teich wirft, die Wellenbewegung. Und es ist die Frage, ob es noch Institutionen und Kraftzentren und Politiker auf der Welt gibt oder politische Institutionen, die wieder ein bisschen zu einer Entwicklung zurückkommen, zu einer Zeit, wo man den Krieg als nicht als logisches oder legitimes Mittel der Herrschaft und der Durchsetzung von politischen Zielen. Wir haben da inzwischen eine gewisse Anarchie oder eine archaische Struktur in der Weltordnung und es ist von größter Notwendigkeit, dass da ein neues Ordnungsmodell entsteht. Und ich beobachte die Entwicklung, die wir jetzt mit BRICS-Staaten haben und Shanghai-Konferenz mit großem Interesse, weil ich glaube, dass dort diese Konturen einer neuen Welt sich abzeichnen. Und das sind ja nun auch keine marginalisierten Staaten mit der Volksrepublik China, mit Indien, mit Brasilien, nicht wahr? Sondern Staaten, die in vielerlei Hinsicht potenter und zukunftsfähiger sind als die EU und wahrscheinlich auch als die USA. Und aber wir sollten nicht vergessen, dass das an die Zähne bewaffnete Systeme sind und wenig wissen, ob die USA so einfach von der Weltbühne sich in die zweite Reihe abtreten lassen. Ich warne auch davor, die USA zu unterschätzen. Sie sind bei weitem die einzige Weltmacht, die innerhalb von 24 Stunden ihre Truppen weltweit mobilisieren kann. Das kann weder die Volksrepublik China noch Indien, das recht nicht. Und das ist natürlich ein Vorsprung, ein strategischer, der aber bröckelt, massiv bröckelt. Du hast meine letzte Frage mit BRICS vorweggenommen. Ich hatte so ein bisschen den Plan, ein wenig Optimismus noch hineinzubringen, weil wer unser gesamtes Gespräch am Stück hört, wird vielleicht hier und da so ein bisschen einen Schatten auf den Tag gelegt bekommen. Ja, BRICS, stimmt dich das etwas optimistisch? Ja, etwas, weil, wie gesagt, also die BRICS-Staaten werden früher oder später natürlich auch ihrer strukturellen Fremdheit untereinander und auch ihrer Konkurrenz, ich sehe da vor allem zwischen Indien und China, mittelfristig heißt die nächsten 30, 40 Jahre enormes Konfliktpotenzial. Aber das erstmal ist der gemeinsame Feind oder der gemeinsame Gegner, die Chance dieser Länder, die ewige Vorherrschaft des Westens im Namen der USA und damit der Dollar und so weiter zumindest abzuschütteln zu können, eint dann doch die Gegensätze. Interessen. Und natürlich ist das eine neue Welt, die da entsteht. Ob das jetzt eine Welt wird, ein geschlossener Block, das glaube ich nicht, also ein hermeneutischer Block. Dafür sind die Akteure auch zu unterschiedlich. Also zwischen Südafrika, Brasilien und der Volksrepublik China sind doch erhebliche Unterschiede im wirtschaftlichen, sozialen, im politischen, kulturellen etc. Aber dass man ein gemeinsames Interesse hat, eine Welt jenseits des Westens aufzubauen, zu vernetzen, im Rahmen der chinesischen Seidenstraßeninitiative zum Beispiel, die Erschließung der Welt durch infrastrukturelle Maßnahmen, eine Sache, die eigentlich im Westen längst vergessen wurde, wo man eine schnelle Rendite raushauen will, für viele Länder von immenser Attraktivität ist und als Entwicklungsmodell angesehen wird und auch ein Entwicklungsmodell ist. Welche Rolle kann ein Donald Trump da spielen, wenn er wieder Präsident werden sollte in den USA? Also höchstens eine ganz marginale. Ich meine, man darf nicht vergessen, das ist ja auch schon ein sehr alter Mann. Oder zumindest jetzt, wie alt ist er? 80? 77, glaube ich, ja. 77, ja. Also ich meine, das ist ja auch, also das ist interessant, wenn du den die politische Zukunft der USA dir anguckst. Wir haben das ja in der Sowjetunion erlebt vor 40 Jahren, die Gerontokratie, die Herrschaft der Alten, ja. Mumien. Brezhnev war ja zum Schluss auch schon eine Art Mumie, dann kam ja Tschernenko, oder war es Andropov, Tschernenko, ja. Ja, und die starben ja in kurzer Zeit, bis dann Michail Sergejewitsch Gorbatschow kam. Aber es war ja wirklich schon, also ich hatte Egon Krenz hat mir mal erzählt, dass Honecker als den Tschernenko von seinen Leibwächtern gestützt in eine Tagung getragen wurde, da hat Honecker zu Krenz wohl gesagt, wenn es mir soweit ist, verhindert das, ne? Ja. Also, und das Politbüro der DDR war ja zum Schluss auch ein bisschen mumienhaft, nicht wahr? Also, das greise Politbüro, ja. Ja, ja, das ist immer so eine Entwicklung. Ich sage nicht, dass man jetzt immer blutjunge Menschen da haben muss, das muss ja auch nicht mal was bringen. Aber wenn so Macht und ein Ideal, das einst eine Welle darstellt, der plötzlich so erstarrt, ne, zur Salzsäure, und dann so zu mumienhaft wird. Und das hat die USA ja auch, wenn du denkst, Biden und Trump. Trump ist ja nun nicht unbedingt eine zukunftsverheißende Perspektive. Auch zwei alte weiße Männer, ich benutze diesen Begriff normalerweise nicht, aber wenn man das auch mit der ethnischen Zusammensetzung und der Veränderung der US-Bevölkerung sich anguckt, ist das ja auch nicht so zukunftsweisend eigentlich. Ne? Und, also ich will damit sagen, Trump und Biden verkörpern ja nicht mehr die große Mehrheit der USA-Bevölkerung, aber das inzwischen eingerostete oder dysfunktionale politische System der USA entspringt halt aus solchen Sachen, fördert halt solche Entwicklungen. Und insofern glaube ich, dass Trump natürlich dann wieder Akzente setzen kann, aber das System ist ja auch erschöpft. Das haben wir ja einerseits unter Biden wieder eine aggressive Außenpolitik gehabt, vor allem gegen China. Und Trump wird gegen China auf jeden Fall weiter die Sanktionsspirale und die Aggression fortfahren, aber weniger gegen Russland. Ja. Und das könnte für uns Europäer eine kleine Chance sein. Weil gegen China wird es nicht so weit gehen. Ich glaube, nur noch die vernebelsten Amerikaner sind sich bewusst, dass das nicht gut gehen kann. Ne? Wie soll so ein Krieg ausgehen? Also China wird sich nicht unterwerfen lassen, sondern ist eine Nuklearmacht von 1,5 Milliarden Menschen. Also das weiß man ja auch in den USA, nicht wahr? Wenn es ein strategisches, ein Nervenspiel, ein Pokerspiel um ökonomische Macht, um Ränkespiele und solche Sachen halt. Ne? Aber das kann natürlich auch sehr anspannend sein. Die Chinesen regieren ja mit einer gewissen Besonnenheit, während bei den USA dann doch so und im Gefolge von uns, es gab bei uns auch schon Marinehefte, wo drauf stand, und Deutschland liegt am Indo-Pazifik, ne? Also das habe ich selbst gelesen, wo man sich die Frage stellt, so ja, ob Kaiser Wilhelms Zeiten wieder angebrochen sind. Ne? Wir kriegen nicht mehr die Sache in Europa gebacken, aber sind dann schon im Indo-Pazifik unterwegs. Ne? Aber das wird scheitern. Das wird auch scheitern. Und ich gehe davon aus, dass die innenpolitischen Entwicklungen in der Bundesrepublik als auch in anderen NATO-Staaten sich so entwickeln werden, dass die Bürger zeigen, dass sie diesen Eliten nicht mehr folgen, und dass die neuen politischen Kräfte oder die erstarkenden politischen Kräfte, die ja auch dann andere geopolitische Zielsetzungen formulieren im Rahmen ihrer Möglichkeiten, dann doch die Entwicklung etwas bremsen wird. Dann hoffen wir das. Ramon Chuck zu Gast in der kleinen Audiodatei. Wir müssten jetzt eigentlich spielen, ich sprühe es an jede Wand, Neue Männer braucht das Land von Ina Deta. Machen wir aber nicht. Wir spielen jetzt Ennio Morricone aus dem Film Spiel mir das Lied vom Tod. Wieso hast du das ausgewählt? Ja, bestimmt nicht wegen dem Tod, das wäre eine schlechte Botschaft. Ja. Wobei der Tod ja was Natürliches ist, aber im Sinne von der geopolitischen Gemengelage. Nein, einfach weil ich das entspannt finde, zum Schluss ein bisschen, man kann seine Gedanken spielen lassen und in den Abend übergehen. Dann reiten wir sozusagen in den Sonnenuntergang. Ramon Chuck, ich bedanke mich bei dir. Ich danke und schöne Grüße von Berlin nach Ilmenau. Ennio Morricone. Ich hoffe, es war ein Vergnügen. Hier ist noch die neue Single der Eels. I stumbled on a Mary McCoo. I didn't know what to do. So Harvey Junior swooped. Forgot to open the flue. And smoke filled up the room. Choked. Ain't it funny how the only one I need in the world is a goldfish swimming in a bowl. It's kind of funny how the only one I need in the world is a goldfish swimming in a bowl. Twice, it's nice to imagine Goldie being